from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hello und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 73. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, 2 Wochen, um genau zu sein, weil wir beide ein paar Tage weg waren. Aber jetzt sind wir mit unseren Predictions im Westen angekommen und werden uns heute der Southwest Division widmen mit Dallas, Houston, San Antonio, Memphis und New Orleans. Zeit wird's. Präsentiert wird die Folge wie immer von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos auf www.basket.de und auf Facebook. Was lange währt, wird endlich gut oder so ähnlich. South by Southwest. Wir haben einen zweiten Sponsor. nicht. Es geht los. Ich freue mich. Der Westen ist dran. Und es wird ein ziemlich cooler Pott, glaube ich, weil wir mit dem ein oder anderen Team nicht ganz so nah beieinander liegen. Unter anderem natürlich auch die in Big D beheimaten Mavericks. Und fangen natürlich wieder mal an in Reihenfolge des letzten Jahres, nach Siegen geordnet. Also in der Reihenfolge geht es mit den Spurs los, dann kommt Dallas, Memphis, Houston und dann die Pelicans. Aber bevor wir uns den 5 Teams widmen, noch ein kleiner Update. Gibt so ein paar Sachen, über die ich gerne sprechen wollte. Ich war ja bekanntlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, beim NBA Preseason-Spiel hier in Shanghai. Was das Spielerische betrifft, kann ich, glaube ich, sagen, können wir nachher das besprechen, weil beide Teams in der Southwest Division spielen. Das heißt, alle Scouting-Reports kann ich dann eigentlich zum Besten geben. Aber vielleicht als Background für euch, so die Arena hier ist ziemlich cool. Mercedes-Benz Arena heißt die, sieht so ein bisschen aus wie ein UFO, war auch rappelvoll. Jeder hat natürlich für Houston gecheert, ja, und ist abgegangen wie ein Wilder. Yao saß in der ersten Reihe, mega fett geworden. Kenny the Jet Smith war mit dabei, die Kemba Mutombo, die ganzen, weiß ich nicht, Brand Ambassadors, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, von der NBA. Aber war cool. So die Kleinigkeiten in den Timeouts waren ein bisschen anders als in Amerika. Zwar wurden die Cheerleader mitgeflogen und auch die Maskottchen, aber man hat dann doch nicht dasselbe Bramborium erlebt, wie es jetzt in Amerika der Fall wäre. Lag aber unter anderem daran, weil es keine TV-Timeouts gab. Dementsprechend war das Spiel auch echt schön knapp. Und das ist eine Sache, die man ja durchaus auch in der NBA kritisieren kann, dass die Live-Spiele so unendlich lang gezogen werden wegen diesen ganzen TV-Timeouts. Also das war ganz angenehm, dass es dann nach 2, 2,5 Stunden dann auch fertig war und war ein knappes Spiel. Houston hat dann gewonnen. Die Pelicans haben gewonnen. Aber das war ja nicht unbedingt wesentlich. Und ich habe dann meine Bekannten genervt, indem ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Scouting-Reports von Solomon Hill rausgehauen habe und sowas. Und meinte, okay, ich habe den ersten Spielzug komplett gecallt. Da muss ich mir ja kurz mal auf die Schulter tippen. Ich habe gesagt, okay, jetzt wurde der Tipp also von den Pelicans gewonnen. Die laufen jetzt ein Downscreen, damit dann irgendwie der Post-Up kommen kann für AD und der trifft dann den Turnaround. Und genau so war es dann auch. Und hat Spaß gemacht. Geil. Bier allerdings schön 8 Euro gekostet, das gute Heineken. Boah, wie viel hast du getrunken? 3. und 3 vorher. Bier kostet 8 Euro. Was? Wie unverschämt. Ich nehme 2. also alles in allem war es eine coole Erfahrung. Hat echt Spaß gemacht. Ja, glaube ich. Richtig geil. Sag mal, das hatte ich dich vorhin schon mal kurz gefragt. So, als er von seiner Asienreise zurückkam, weil du gerade direkt Anthony Davis erwähnt hast, haben wir gehört, dass er, ich meine, es in 4 Wochen ausfallen würde. Hast du da Näheres gesehen? Hast du da Näheres gehört? Worum geht's da genau? Das wäre natürlich, also wir kommen da nachher natürlich bei New Orleans sowieso nochmal drauf, aber das wäre natürlich schon der erste Schlag in die Magengrube. Ja, also er ist tatsächlich einmal zu Boden gegangen und ist dann auch ein bisschen da gewesen. Es sah erst so aus, als hätte er irgendwie einen Finger ins Auge bekommen, aber ich glaube, dann war es doch irgendwie das Knie oder das Bein. Mhm. Aber ist dann, soweit ich weiß, auch noch einmal wiedergekommen, aber danach auf der Bank geblieben. Und das hat man schon gesehen, dass da irgendwie der Medical Staff dann wohl gesagt hat, okay, dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die Stars haben und auch die Starting Fives haben sehr viel gespielt. Du hast kaum irgendwie gesehen, dass wie in der Preseason üblich dann die Bankspieler und der 13. und 15. Mann dann irgendwie zum Zuge kam. James Harden hat natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, der muss sich sowieso nie mehr sorgen, wenn er jetzt aufhören würde, könnte der hier in China unfassbar viel Geld machen. Also das, was da abgeht, die haben im ersten Viertel MVP gerufen, als er an der Linie stand. Ja, die sind ausgerastet. Und James Harden ist fett geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Echt gutes Bäuchchen bekommen. Hintern sowieso ja immer schon. Aber der Junge ist nicht, also wirklich kein Vorzeigeprofi. Der hat echt mindestens 4-5 Kilo zu viel auf dem Rippen. Hat man ihm ja im letzten Jahr auch schon nachgesagt, ne? Also jetzt, das geht sogar so weit, dass meine Freundin mitgekommen ist, da gesagt hat, du, das, ich weiß wohl, dass der The Beard heißt, aber ist der nicht ein bisschen dick? Da habe ich gesagt, ja, es gibt so Leute, da reicht das Talent und es gibt so Leute, die fressen dann trotzdem Chicken Wings in der Offseason. Aber zurück zu Anthony Davis, das war dann schon irgendwie sichtbar, dass er dann limitiert war und dass man dann gesagt hat, gut, lassen wir mit ihm. Oh, mal sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Was haben wir noch? Andere News aus der Liga, die wir... Genau. Ben Simmons, der Fluch aus Philly. Ja, ich hatte ja schon... Warte mal, ich habe irgendwann in den letzten Tagen so ein Twitter-Posting mal gemacht mit der aktuellen Verletztenliste. Da ist jetzt Anthony Davis für 4 Wochen noch dazugekommen. Ben Simmons war dabei, der wahrscheinlich das ganze Jahr 2016 ausfallen wird. Ja. Reggie Jackson war dabei, der auch 6 bis 8 Wochen ausfallen wird. Gordon Hayward war dabei. Dann gestern habe ich gelesen, dass Ian Mahimi, der ja frisch zu Washington, haben wir ja gecovert, in den Predictions im Osten gewechselt ist, auch 4 bis 6 Wochen ausfällt. Chris Bosh haben wir auch schon drüber geredet. Das summiert sich langsam ein bisschen. Also bevor der erste Ball geflogen ist, sind schon gut 6 bis 7 Starter dieses Jahr fast kaum mehr im Einsatz. Ja, und dann hat man natürlich auch Leute, die dann irgendwie später zurückkehren als ursprünglich antizipiert. Chandler Parsons, Hust. Und das ist natürlich dann schon irgendwie ein bisschen eine traurige Liste. Man hat da jetzt Jrue Holiday noch mit dabei gehabt, Tyreek Evans sowieso. Chris Middleton. Ja, genau, Chris Middleton. Das führt dann natürlich dann schon ein bisschen zu einer Ernüchterung. Aber Gott sei Dank gibt's ja 30 Teams und dementsprechend genug Spieler, auf die man achten kann. Ja, zu Chris Middleton und den Milwaukee Bucks hast du mir gerade vor ungefähr 30 Sekunden, bevor wir aufgenommen haben, auch noch News mit auf den Weg gegeben. Ja, anscheinend gibt's da schon Trade Talks, die recht weit fortgeschritten sind, überraschenderweise zwischen den Bulls und den Bucks, dass man noch einen weiteren Backsteine werfenden Point Guard dann in die Windy City nach Chicago holt, lotst. Das wäre nämlich Michael Carter-Williams, der dann für Tony Snell die Bucks verlassen würde, und das wäre ein sehr einseitiger Trade, so wie wir es jetzt auf den ersten Blick einfach mal sehen würden, oder? Ja, also Tony Snell, ich verstehe das überhaupt nicht, weil Tony Snell ja so ein bisschen die Lebensversicherung auf dem Wing ist, dass man vielleicht ihn als Taschenmesser, also natürlich auf die eine oder andere Weise limitiert, aber als Taschenmesser auch in der Defense mal als Backup für Jimmy Butler bringen kann oder wie auch immer. Klar suchen die Milwaukee Bucks jetzt so eine Person, wenn Chris Middleton ausgefallen ist, aber warum Chicago einen weiteren Point Guard sucht, der nicht werfen kann, oder einen weiteren Guard überhaupt sucht, der nicht werfen kann, ist mir völlig schleierhaft. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Man wird wohl jetzt auch kaum jemand der beiden anderen schlecht werfenden vermeintlichen Starspieler in Dwayne Wade und Rajon Rondo abgeben. Insofern wäre das sehr, sehr sonderbar. Aber interessanter Trade aus Sicht für die Bucks, dass man jetzt in Matthew Dellavedova jemanden hat, den man durchaus auch mal hier und da 30 Minuten den Ball in die Hand geben kann. Ich würde das vielleicht jetzt nicht über 82 Spiele machen. Aber dass Michael Carter-Williams jetzt entbehrlich ist, hat man, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen. Hast du noch andere Stichpunkte, bevor wir mit der Division anfangen? Ja, einen. JR hat das gemacht, was alle gedacht haben. Er hat sich geeinigt mit den Cavs auf eine Vertragsverlängerung. 4 Jahre, ich glaube 59 Millionen. Interessant ist da aber, dass es das letzte Jahr nicht garantiert ist. Das heißt, man hat eigentlich 3 Jahre 45, was wiederum so ein bisschen vernünftiger aussieht. Meiner Ansicht nach wie vor recht viel, aber in Anbetracht Verträge für Jamal Crawford, der eine ähnliche Spielanlage hat und wesentlich älter ist und nicht die Playoff, Credentials hat wie jetzt J.R. Smith, kann man sagen, okay, das mussten sie dann machen. Das ist sozusagen das Championship Goodie, was eben. Ja, und auch einfach total alternativlos. Also stell dir vor, die Cavs wären in die Saison gegangen mit einer Shooting Guard Option, ausschließlichen Shooting Guard Option, die da heißt Iman Shumpert. Ich glaube, die Saison wird halt schon auf die Finals geplant und dann brauchst du das Shooting von JR und auch die Defense, die er in den Finals gespielt hat, war nicht so verkehrt. Also so schnell hätten sie auf dem freien Markt keinen auch nur annähernd gleichwertigen Ersatz gefunden, dann musst du halt mehr Geld ausgeben, aber die Belohnung wird sein, mindestens die Eastern Conference Finals zu gewinnen, denke ich. Ja, aber also ich möchte mal Devil's Advocate spielen. Das ist natürlich jetzt nicht clever. Du willst die Teamchemie nicht aus der Balance bringen. Ich glaube, er ist bei Clutch Sports unter Vertrag von LeBron. Rich Paul. Das ist natürlich dann alles irgendwie zusammenhängend. Aber wenn ich doch irgendwie GM gewesen wäre, ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen länger auf der Kante liegen lassen irgendwie und gesagt, okay, der Markt ist einfach nicht da für dich, Junge. Ich meine, was wäre das Maximum, was andere Teams, die vielleicht interessiert wären, hätten zahlen können? 10 Millionen? Genau, Boston hatte ja mal so fadenscheiniges Interesse bekundet und da wären es 9,5 gewesen. Ja, meinst du, er hätte die dann genommen irgendwann? Ich glaube, dass JR, der hat bisher keinen wirklich großen Vertrag. Der größte Vertrag, den er unterschrieben hat bislang in seiner Karriere, waren 3 für 15 oder 3 für 16. Das jetzt nicht so sonderlich hoch ist für die Verhältnisse in der NBA. Und also ich hätte denken können, man hätte durchaus noch ein bisschen pokern können, dass man das wirklich auf 4 Jahre 45 oder sowas hätte runterbrechen können. Aber das wäre dann natürlich schon arg fies gewesen. Ja, und JR ist halt auch so ein Lukas Podolski, ne, der sehr von seiner Laune lebt und dann gut spielt, wenn das Umfeld passt. Ich glaube, damit hätte man riskiert, dass er zum, wie er es teilweise in New York war, als dann die Spielzeit gefehlt hat, zum Stinkstiefel in der Kabine mutiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass LeBron die Band wieder back together bringen wollte, wie man so sagt, und dass er gesagt hat, bloß jetzt seht zu, dass er den Jungen ausbezahlt. Wir haben den ersten Titel nach Cleveland nach über 50 Jahren geholt und er war nicht unwesentlich daran beteiligt. Wie du schon gesagt hast, gleiches Management, gleicher Agent. Ich denke, über die Schiene wird da auch nochmal Druck ausgeübt worden sein. Los jetzt aber. Dann legen wir, glaube ich, jetzt ganz schnell los. Wir haben nämlich 5 Teams, über die wir quatschen müssen und wollen oder sprechen wollen. Und dann fangen wir, glaube ich, direkt an bei den Spurs, die eine der statistisch gesehen besten Saisons aller Zeiten hatten. Ich glaube, im Hinblick auf das Point Differential, also den durchschnittlichen Unterschied, mit dem sie oder die Punktanzahl, mit denen sie die Gegner besiegt haben, war das, glaube ich, sogar unter den Top, weiß ich nicht, schieß mich tot, paar besten Saisons, die je aufs Parkett gezaubert worden sind. Man hat aber jetzt einen ziemlichen Aderlass gehabt in der Offseason. Also ich möchte jetzt weniger jetzt über letzte Saison sprechen und ein bisschen können wir uns sicherlich den Playoff-Exit dann anschauen, aber wenn du halt jemand gerade auf den Frontcourt bezogen, wenn du Tim Duncan, Boris Dier und Boban Marjanovic verlierst, dann ist das schon ziemlich schwer zu verdauen, oder? Ja, total. Auch weil es ein Team ist, was über Teamchemie natürlich so, es gibt keinen richtigen Star in der Mannschaft und die letzten Jahre gelebt hat. Aber wenn man sich gerade diese 3 Personen anguckt, dann würde ich das noch nicht mal so sehr an der Spielzeit ausmachen, dass die halt wichtig gewesen sind. Tim Duncan hat lange nicht mehr so viel gespielt in den letzten Jahren wie davor, aber er ist dennoch, wenn er auf dem Platz war, der defensive Anker gewesen und derjenige, der das Spiel am anderen Ende des Courts organisiert. Boris Diaw ist jemand gewesen, den man, wir erinnern uns alle damals an die Finals-Serie gegen Miami zum Beispiel, den du überall zu jeder Zeit bringen kannst. Er kann dir einen Dreier einstreuen, er kann an einem guten Tag 8 Assists auflegen oder 8 Rebounds, auch gerne mal 15 Punkte. Also das die Personifikation eines Schweizer Taschenmessers mit Wampe vorne dran. Und Boban Marjanovic war eigentlich dann das richtige Low-Post-Monster, und das meine ich nicht offensiv, dass er da irgendwie die super Skills gehabt hätte, sondern einfach was Rim-Protection angeht, mit seinen riesigen Händen, riesigen Armen, mit seiner Statur, jemand, der da absolut den Gegnern Respekt eingeflößt hat, und das alles hast du jetzt im Frontcourt getauscht gegen Pau Gasol und David Lee, wenn du so möchtest. Und die beiden sind nur weder für ihre Rim Protection noch für ihre Schweizer Taschenmesserfähigkeiten oder Defense bekannt. Da wird es dann viel darauf ankommen, wie die sich zusammen mit LaMarcus Aldridge, der auch nicht für diese Sachen bekannt ist, dann einfinden. Ja, vor allem defensiv. Also das, was wir vielleicht dann demnächst in der Pacific Division offensiv für die Warriors machen, müssen wir eigentlich jetzt rekapitulieren nochmal, was defensiv da die Spurs abgefeuert haben. Sie haben jedes Spiel im Durchschnitt mit 10,6 Punkten Abstand gewonnen. Und das haben sie gemacht, indem sie mit Abstand die wenigsten Punkte zugelassen haben, die wenigsten Dreier, die schlechteste 3-Punkte-Percentage erzwungen haben, die wenigsten Freiwürfe, die drittwenigsten Rebounds. Also da kannst du im Prinzip jede Kategorie rauspicken. Sie waren mit Abstand das beste Defensivteam der Liga letztes Jahr. Und da muss man halt gucken, wer spielt dann auf der 5? Ist das, hast du auch eine Defensiv-Liability mit Pau Gasol, mit einem Tandem von Pau Gasol und Aldridge zusammen? Können die beiden wirklich effektiv zusammenspielen? Da würde ich sogar offensiv teilweise ein Fragezeichen dran setzen, weil beides die klassischen Pick-and-Pop-Spieler sind. Pau kannst du dort natürlich immer noch den Ball im Lobpost füttern. Er hat da genug Moves, um sich ein bisschen Platz zu verschaffen, aber das sieht für mich nicht ganz so aus wie das Schweizer Uhrwerk, das letztes Jahr dazu war. Ja, zu den Stats, die du gerade vorgelesen hast, muss man noch sagen, sie waren, was die Offense angeht, also die Punkte pro Spiel zum Beispiel, ein absolut durchschnittliches Team, also noch höher, ich glaube, 10 oder 11 habe ich gerade gelesen, waren sie, was die Points per Game angeht, also noch höher ist eigentlich zu bewerten, was sie da in der Defense geleistet haben. Aber das ist eben genau das, worum ich mir auch so ein bisschen Sorgen mache, dass eben Pau Gasol, nehmen wir mal an, es wäre das so, Tony Parker auf der 1, Green auf der 2, Kawhi Leonard auf der 3, LaMarcus Aldridge auf der 4 und Pau Gasol auf der 5. Dann hast du in Aldridge und Gasol zwei Leute unterm Korb, die nicht für ihre Defense bekannt sind und die halt auch, wie du schon gesagt hast, gerne aus der Mitteldistanz schießen. Vor allem LaMarcus Aldridge ist das im Grunde sein Finishing Move, wenn du so willst, durch seinen hohen Release auch super gefährlich und mit einer guten Quote. Aber da stehen sie sich vielleicht ein bisschen auf den Füßen, weil je älter Pau Gasol wird, desto mehr nimmt er sich auch die Schüsse aus der Mitteldistanz und geht nicht mehr in den Post und reibt sich da auf gegen andere Gegner. Also sowohl in der Offensive als auch vor allem in der Defensive eine absolute Umstellung. Ja, und dann ist die Frage, wie lange Tony Parker wirklich noch die Starting Point Guard Rolle übernehmen kann und wie viele Minuten er dann tatsächlich spielt. Ich halte ja total viel von Patty Mills und glaube, dass so das, das Verhältnis der Minuten zwischen den beiden sich jetzt langsam Richtung Patty Mills drehen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im einen oder anderen vierten Viertel, da Patty Mills von außen einfach viel gefährlicher ist, Tony Parker dann vielleicht eher die Rolle des sechsten Mannes einnehmen wird. Ja. Da muss man schauen, inwieweit dann das Ballhandling vielleicht auch in der Crunch-Time ein bisschen mehr an Kawhi geht. Der Grund, wieso dann Patty nicht so viel gespielt hat, war wahrscheinlich, dass man keinen Turnover haben wollte. Es ist bekannt, dass Greg Popovich Turnover hasst, gerade Live-Turnover. Insofern glaube ich, dass da nach wie vor Tony Parker vertraut wird, weil das natürlich unfassbar eingespielt ist, die Pick-and-Roll-Situation über Jahre hinweg. Aber man muss natürlich auch gucken, okay, wir haben sie gedraftet, sie haben jetzt ein paar junge Leute dabei, Davis Bertans aus Litauen, haben sie jetzt, der sich auch noch im Frontcourt rumtummelt. Ich glaube auch, dass man jemand wie Dwayne Dedman, der in Orlando nicht wirklich zum Zug gekommen ist, sicherlich für, ich sag jetzt mal, 8 bis 9 Minuten pro Spiel auf jeden Fall eine gute Rolle geben kann. Das sind so Punkte, die eben bei einer positiven Kultur, bei einem guten Coaching dann doch vor der Saison ab und zu ausgeklammert werden. Also ich glaube, man muss sich nur bedingt Sorgen machen. Ja, also ja, Sorgen war vielleicht auch ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber sagen wir mal, ich bin gespannt darauf, ob sie die teilweise schon offensichtlichen Defizite, die jetzt da sind, ob sie die, wie Pop das nun mal manchmal so macht, in Vorteile umkehren können. Wer ist denn dein, um zu unseren guten alten Kategorien, wie schon in den Ost-Predictions zurückzugehen, wer ist denn der Spieler für dich, der am meisten zu beweisen hat? Most to prove hatten wir mal so ausgerufen. Ich kann mir vielleicht vorwegnehmen, bei mir ist es LaMarcus Aldridge, weil er sich... Bing, bing, bing, bing, bing. Bei dir auch? Ja. Ja, bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, er muss sich ein bisschen als Nummer 2 Option nach Kawhi Leonard auch für die nächsten 2-3 Jahre beweisen. Und wenn das nicht klappen sollte oder wenn das nicht auf Erfolg stößt, San Antonio ist zwar eine Franchise, die bekannt dafür ist, dass sie über mehrere Jahre auch ganz in Ruhe plant, aber ich glaube, jetzt nach so einem Umbruch wird da schon nochmal genauer hingeguckt. Und wenn LaMarcus Aldridge jetzt irgendwie eine Saison mit, sagen wir mal, keine Ahnung, weil er sich mit Gasol auf den Füßen steht, mit 16,8 Punkten und irgendwie 8 Rebounds aufs Parkett legt, dann glaube ich, werden auch die Trade Talks irgendwann größer werden. Also ist er für mich der Spieler, der am meisten beweisen muss, dass er dahin gehört. Ja, ich nehme vielleicht dann doch nochmal einen anderen Spieler und das wäre Danny Green. Danny Green hat lebt im Prinzip noch von seiner Reputation aus den Finals, wann war es, vor 3 Jahren, wo er diese ganzen Dreier versenkt hat, aber die Realität ist dann doch eine andere, die in den letzten beiden Jahren in der Regular Season dann eben von ihm aufs Parkett gelegt worden ist, und das ist, dass er den Dreier nicht mehr so trifft wie vorher. Und wenn du jemand haben möchtest, der eben sich als 3D-Spieler par excellence sieht, dann ist das natürlich eines der wichtigsten Bestandteile. Und letztes Jahr hat er bei 4,4 Versuchen nur 33% getroffen. Das ist bei 26 Minuten Spielzeit ziemlich mau, muss man ganz ehrlich sagen. Sonst statistisch hat er natürlich eine sehr gute Defense, die er bringt, aber da muss mehr kommen. Sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, wird wahrscheinlich auch RC Buford dann eben gucken müssen, ob man das Team verstärken kann auf der 2. Ja, das stimmt. 33% ist echt wenig, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. LaMarcus Aldridge hat keinen einzigen Dreier genommen. Steht hier. Ach, doch, krass. Doch, 3-Point. Das würde mich überraschen. 16, keinen getroffen. Doch, er hat, ja, genau. 0%. 0%, Wahnsinn. 0, ja, 16. Kommen wir uns zu unseren Wetten und zu unseren Predictions für San Antonio. Ich habe leider aktuell keine Wette, aber vielleicht fällt mir eine ein, wenn du deine sagst. Ja, du könntest zum Beispiel mir vorschlagen, dass Kyle Anderson getradet wird. Ein First-Round-Pick, wo man früh gesagt hat, ach ja, das ist jetzt wieder so ein klassischer Spurs-Pick, ne, alle haben ihn übersehen, aber hat nicht wirklich eingeschlagen in den ersten beiden Jahren, oder ist er jetzt sogar das dritte Jahr? Nee, ich glaube 2 Jahre ist er jetzt in der Liga. Und da wird sich zeigen, inwieweit er nächstes Jahr ein bisschen den nächsten Schritt nach vorne machen kann. Meine Wette wäre aber, dass die Spurs von dem komfortablen Rang 1 im Defensivrating aus der Top 5 fallen. Also es ist natürlich verständlich, dass sie ein bisschen schwächer werden. Tim Duncan weg, Boban weg, wer spielt vorne? Aber das System ist natürlich dasselbe und du hast mit Abstand den besten Defensivspieler der Liga in deinem Team nach wie vor mit Kawhi. Insofern werden Dropout aus der Top 5 natürlich schon herbe, weil man sagt so häufig, okay, Championship-Team oder Contender kannst du sein, wenn du in einer Kategorie mit Abstand und in Top 2, Top 3 der Liga bist, dann kannst du Average sein in der anderen Kategorie. Wenn sie jetzt aus der Top 5 fallen, müsste es heißen, dass sie offensiv mehr leisten müssen. Ja, ich mach's die Wette dir schmackhaft. An. Ja, ja, ich nehme die Wette an. Hast ja recht, ist ja gut. Ich nehme die Wette an. Ich muss meine Wette vielleicht ein bisschen nachreichen. Also von der Kyle Anderson-Wette bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt. Ich wollte eigentlich eine mit LaMarcus Aldridge machen, aber jetzt dachte ich gerade, pushe ich ihn auf ein Double-Double, aber nee, das mache ich nicht. Dafür ist braucht Gasol zu sehr den Ball. Vielleicht drehe ich noch mal ein bisschen was an den Minuten, aber ich würde die vielleicht zurückstellen und in der nächsten Folge anbieten. Kein Thema. Okay. Was denn deine Prediction? Minus wie viel? Warte mal, letztes Jahr hatten sie 67, meine Prediction ist minus 5 auf 62. Ich glaube, der Kader ist immer noch stark genug um 60 Spiele. Also sagen wir ja. 61, 62, vielleicht eher 61, aber ja. So. Der hat denn nur? Ja, 62, komm, 62. Okay, ich sag 61 Siege. Es steht hier schon, es steht hier alles auf Schwarz und Weiß. Es ist alles vorbereitet worden. Müsste ich jetzt nach Shanghai fahren, um das zu überprüfen? Ja, ich schicke dir einen Screenshot, Junge. Okay, ich glaub's dir. Es stehen gefühlt 2 Seiten beim nächsten Team, auf das wir jetzt zu sprechen. Ja, deswegen wollte ich sagen, komm, hau raus. Ja, wir sprechen jetzt über die Dallas Mavericks. Ein kleiner Hiccup. 42-40, sie haben es wieder einmal geschafft. Betonung auf wieder einmal, Marius, haben sich irgendwie in die Playoffs gekratzt und gebissen und wieder ein Team über 500 hinbekommen. Das bringt aber jetzt nicht viel mehr als irgendwie eine Randnotiz in der Saisongeschichte, weil man natürlich dann trotzdem sang- und klanglos rausgeflogen ist in den Playoffs und auch dieses Jahr sich nicht sonderlich viel geändert hat. Man hat gesagt, man möchte groß mitmischen und hat dann Glück gehabt, den letzten, also Glück oder Pech, je nachdem, den letzten großen Fisch in Harrison Barnes unter Vertrag genommen zu haben. Ist einiges passiert. Wie würdest du die Offseason generell sehen? Komm mir nicht mit. Ich kann auch einfach weiter. Fisch. Mensch, du kannst auch einfach. Du kannst den letzten den Mund halten, großen Fisch den Harrison Barnes. Mach du erstmal weiter. Ja, ich muss ja dazu sagen, und ich habe ja da einige Unterstützer in unseren Zuhörern, die regelmäßig sich die Ohren spitzen, wenn ich rede und nicht, wenn du nur irgendwelches Zeug verplapperst. Die haben nämlich gehört, dass ich sehr kritisch war dem Signing gegenüber Harrison Barnes, dass ich gesagt habe, gut, das muss man nicht unbedingt machen. Ich sage aber gleichzeitig auch jetzt, okay, das kann man machen. Die Summe, die man da ausgegeben hat, ist natürlich irrsinnig. Und das jetzt daran zu koppeln, zu sagen, das wird irgendwie eine First oder auch nur eine Second Banana, wie es so schön heißt, ist glaube ich, illusorisch. Zeitgleich muss ich sagen, ich habe lieber Harrison Barnes und guck, was aus ihm wird, als einen Chandler Parsons, dessen Knie komplett im Arsch ist und der jetzt irgendwie 4 Jahre 80 Millionen bekommen hat. Da bin ich also ehrlich gesagt ganz froh. Da wohlwissend nicht verlängert hat. Memphis hatte auch ziemlich in die Röhre geguckt, um jetzt da schon mal einen Sneak Peek zu machen. Chandler Parsons hat gesagt, er sei fit zu Anfang der Saison. Pustekuchen, jetzt heißt es, dass er locker einen Monat schon mal ausfällt wieder mit seiner Knieverletzung. Insofern, du hast jetzt natürlich einen Kader, der wieder nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Du hast Andrew Bogut unter Vertrag genommen. Das ist ein Kader, der wieder um den 6. bis 8. Platz mitspielt. Ist nicht viel Luft nach unten, aber ist auch nicht viel Luft nach oben. Also, ich würde die Offseason unter dem Banner das Beste draus gemacht mal hinstellen. Also ich finde, ja, Harrison Barnes, ich würde klassische, nicht... Klassische Mavericks Offseason halt. Ja. Keinen großen Fisch bekommen, paar vernünftige Spieler unter Vertrag genommen, kein Talent im Team mehr und nächste Saison wieder 40 Siege. Ja, es ist ja in den letzten Jahren schon so gewesen, dass die Dallas Mavericks die Frau waren, mit der man seine eigene Frau eifersüchtig macht, aber dann doch zu seiner Frau wieder zurückgeht. Also alle großen Spieler in der Free Agency flirten immer ein bisschen mit Dallas, um den Preis nach oben zu treiben. Guck mal, da ist noch ein Team, was mir ein Max-Offer geben will, aber dann gehen sie doch wieder zu einem anderen Team zurück. Aber im Grunde Harrison Barnes und auch Andrew Bogut jetzt von einer Championship-Franchise kommt, finde ich überhaupt nicht schlecht. Und wenn beide fit bleiben, dann ist das definitiv eine Verstärkung. Ich würde dir auch recht geben, indem, dass du gesagt hast, Barnes wird ein Upgrade über Chandler Parsons. Das sehe ich auch so. 22 Millionen für Harrison Barnes, vor allem nach dem, was in den letzten Playoffs teilweise passiert ist, finde ich heftig. Aber der Markt diktiert nun mal die Preise und nicht mehr unbedingt das Talent. Danach muss ich aber sagen, habe ich die gleichen die Bauchschmerzen, die ich die schon im letzten Jahr hatte, weil ich finde, das Team ist extrem dünn. Alles, was nach der Starting Five kommt, macht mich jetzt nicht unbedingt an. Und als ich gerade Basketball Reference aufgemacht habe und mir mal so die Teamstatistiken durchgeguckt haben, also das ist alles grundsolide und das, also so wie ihr in den letzten Jahren auch gespielt habt, aber eine große Diskrepanz ist mir dann doch aufgefallen. Ihr nehmt die 5. meisten Dreier pro Spiel mit fast 30, 28,6 pro Spiel, das ist gar nicht so weit entfernt von den Golden State Warriors. Es gibt aber nur 7 Teams in der NBA, die noch schlechter treffen als ihr. Und wenn ich mir jetzt die Signings angucke und den Kader angucke, dann ziehe ich jetzt direkt mal meine Wette vor, denn ich sage natürlich, dass das ein Problem ist, dass ihr die Dreier nicht anständig trefft, aber Seth Curry, der Bruder von Steph, wird der einzige im Team der Dallas Mavericks sein, der über 38% schießt. Und das wird. Ah, du bist doch wahnsinnig. Und das wird ein großes Problem. Weißt du nämlich, wer es wird? Der Iron Man. Wesley Matthews, Junge. Nee. Wesley Matthews hatte eine, ich darf das ja nochmal wiederholen, ist letzte Saison zum Saisonstart von einer gerissenen Achillessehne zurückgekommen, ja. Und ich habe schon gesagt, das geht nicht. Der Typ ist so ein Wahnsinniger, was seine Rehabs betrifft, hat die meisten Minuten abgerollt. Und dann kommt die Quittung. Team. Und dann kommt die Quittung. Und hat 36% geworfen, immerhin von den Dreiern. Ja. Hat kaum mehr Zweier genommen, hat am Ring, glaube ich, irgendwie um die 50% nur abgeschlossen, hat keine Athletik mehr, das ist alles richtig, kriegt nebenbei gesagt auch noch irgendwie schön 18 Millionen oder 16 Millionen bezahlt. Trotzdem, ich glaube, dass Wesley Matthews nächstes Jahr nur besser werden wird als dieses Jahr besser werden wird als letztes Jahr. Und du auch durchaus eine solide Guard-Rotation hast. Da ist niemand, der einen vom Sofa haut. Das ist nicht unbedingt sexy, wenn du dir anguckst, dass da Deron Williams, JJ Barea und Devin Harris irgendwie spielen mit Seth Curry. Aber man muss ja gleichzeitig auch sehen, wenn man sich andere Teams anguckt, die mit Dallas um diese Plätze konkurrieren, dann haben die vielleicht zwei Leute, die besser sind, individuell, aber danach kommt nur Junk. Das hast du letztes Jahr gesehen mit Memphis, das siehst du Jahr für Jahr mit den Pelicans, das wirst du vielleicht dieses Jahr sehen mit Houston, wenn da halt der Starspieler im Frontcourt ausfällt. Und Dallas ist so aufgestellt, dass durchaus ein bis zwei Spieler aus dem Backcourt locker mal 20, 30 Spieler im Jahr verpassen können, weil du danach noch drei, vier Profis hast, die durchaus genau dieselbe Production bringen. Ja, aber weil es auch so austauschbar ist, das meine ich ja damit. Es ist egal, ob Devin Harris 20, 30 Spiele pro Jahr verpasst. Es ist, bis auf JJ Barea, würde ich sagen, von den Leuten, die von der Bank kommen, ist es egal, ob mal einer 20, 30 Spiele verpasst, weil da nicht so der Kicker von der Bank ist, den man unbedingt braucht. Die sind alle sehr, das ist alles okay, aber das ist, ich finde das schwierig. Und was das Shooting angeht von Wesley Matthews, klar, wenn er fit ist, dann schießt er natürlich besser. Aber da kein anderer im Team, ich meine, der gefährlichste Spieler von außen letztes Jahr war Chandler Parsons, das, was die Percentage angeht, das sagt ja eigentlich schon alles. Da kein anderer mehr, Dirk ist ein Jahr älter geworden, wie gesagt, Chandler Parsons als besten Shooter abgegeben, Deron Williams ist auch mal hopp oder top, genauso wie Harrison Barnes. Dann musste im Grunde draußen nur Wesley Matthews auf den Füßen stehen, das heißt, ich glaube nicht, dass er so viele freie Schüsse kriegt. Also bleibe ich bei meiner Wette, Seth Curry wird der einzige sein, der über 38% von draußen schießt. Ja, sagen wir der Einzige mit über 15 Minuten oder 10 Minuten Spielzeit pro Spiel. Ja, klar, also so ein 1 von 1 auf die sagen ganze Saison, das zählt natürlich nicht. Das hat nicht mal Charlie Vigo geschafft letztes Jahr. Gute 27%. Das hat leider verhindert, dass er dieses Jahr nochmal einen Einjahresvertrag bekommen hat. Ich hätte es mir gewünscht. Aber gut, so haben wir Quincy AC unter Vertrag. AC, Mann. Genau. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht mal schlimm. Es ist halt wieder mal einfach ein vergeudetes Jahr, muss man sagen. Man wollte jetzt nicht den Weg gehen, direkt in den Rebuild anzutreten, weil eben Dirk noch da ist und man ihn jetzt noch ein, zwei Jahre hat. Das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht mal schlecht. Ich weiß auch nicht, ob Rick Carlisle, wenn dieser Umbruch kommt, der richtige Coach fürs Team ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird sehr interessant sein zu sehen, wenn man dann den Umbruch machen muss, inwieweit das man das schafft. Aber gleichzeitig, es gibt 29 Teams in der Liga und da lege ich mich fest, da würde ich auch tagelang gegen debattieren, die besser dran wären, wenn sie Rick Carlisle als Coach haben. Es gibt nur ein Team in der gesamten Liga tendenziell. Klar, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Wenn du jetzt Bradley Stevens nimmst in Boston, dann ist es vermeintlich wahrscheinlich der beste Coach für diese Situation. Aber jetzt, was das Coaching betrifft, was die Qualität des Coachings betrifft, gibt es, glaube ich, kaum jemand besser. Also da sind wir beide ja auch völlig einer Meinung, dass Rick Carlisle ein fantastischer Coach ist. Und ich, so negativ sich das gerade auch angehört hat, ich sag ja gar nicht, dass Dallas ein schlechtes Team hat. Also ich glaube auch, dass ihr bis zur letzten Woche oder zu den letzten Tagen der Regular Season um einen Playoff-Platz mitkämpfen werdet. Ich glaube aber fast, dass es dieses Jahr nicht reichen wird. Also du hast mich jetzt schon auf Prediction 41 Siege hochgerechnet, aber hochgeredet. Du. Von 40, aber mehr werden es dann auch bei mir nicht. Und das wird verdammt... 44. Hm. 44-40. Zwei Siege mehr. Das Team ist besser als letztes Jahr. Justin Anderson wird sich zeigen, inwieweit er ein bisschen mehr besser werden kann. Er hat in der Preseason, nicht in der Preseason, in der Summer League unfassbar schlecht gespielt. Justin Anderson, der Rookie, der im Prinzip als Jay Crowder-Ersatz gedraftet worden ist, ein sehr bulky Spieler, sehr muskulös. Muss man sehen, inwieweit er den Corner-Dreier treffen kann, aber ich bin gespannt, wie er sich entwickelt dieses Jahr. Also ich glaube, Kultur ist underrated, habe ich noch hier stehen. Ich glaube, viele Experten oder auch Leute, die viel NBA gucken, unterschätzen, was eben so eine Siegesmentalität und eine Siegeskultur ausmacht. Und nachher, wenn wir über die Phoenixes, die Lakers und die Pelicans dieser Liga sprechen, dann wird man sehr wohl wissen, was damit gemeint ist. Weil Dallas hat nun mal echt eine Gewinnerkultur und ich glaube, das macht schon auch nochmal einen X-Faktor aus. Okay, okay, ich bin gespannt. Gib mir deine Wette noch. Harrison Barnes wird nicht unter den Top 3 Scorern des Teams. Warte. Harrison Barnes wird nicht unter den 3 Top Scorern des Teams. Es gibt 3 also andere Spieler. Du sagst also Wesley Matthews wird mehr scoren, würdest du annehmen? Du würdest annehmen, dass Darren Williams und Dirk? Nee, das gehe ich mit. Einer von denen wird weniger scoren als Harrison Barnes. Aber dann gib mir mal bitte die Nummer. Points per Game. Harrison Barnes. Over under 15. Nee. Over under 17,5, 18, irgendwie under. So die Kante. Under, locker. Ja, aber dann sag mir doch nicht, aber dann hieße das ja, dass Darren Williams over under auch bei 18 liegen würde, wenn du sagst, er ist nicht mehr. Nein, Quatsch. Darren Williams liegt bei 14. Und ich sag, dass Harrison Barnes so 13,5 scored. Das wäre schon total schlecht. 22 Millionen für 13,5 und dann redest du von dem großen Fisch in der Offseason. Phil, komm schon. Okay, ich habe mich wieder über Kopf und Kragen. Das geht nicht. Da platzt Carlisle die Halsschlagader, wenn das passieren sollte. Das geht nicht. Also Chandler Parsons war letztes Jahr drittbester Scorer mit 13,7. Nehme ich an. Just saying. Nehme ich an. Lass uns ein Team weiterrutschen. Na gut. Die Houston Rockets, richtig? Memphis Grizzlies. Memphis. Stimmt. Memphis. Ja, ich habe so ein bisschen getitelt, die Seuchensaison, die sie ja durchaus hatten, was das Verletzungspech betrifft, wurde ja schon durch so einen Mix aus Veteranen. Man hat Marius Chalmers unter Vertrag genommen, Matt Barnes, dann eben auch teilweise Talente, dass man den einen oder anderen Second-Rounder, Jermichael Green hat spielen lassen zum Beispiel und dann eben das Coaching durch und den Jürgermeister. dann eben, dass man die Saison deichseln konnte und ist eigentlich sogar noch ganz gut aus da letztendlich. Durch das Verletzungspech kam dann natürlich der unvermeidliche Sweep gegen die Warriors. Trotzdem hat man aber mit Coach Jürger nicht verlängert und hat sich entschieden, jemand anders an Bord zu holen und zu promoten. Mhm. Der langjährige Assistant der Miami Heat, wie heißt er denn noch? Fitzdale, ja. Genau, wurde promoted und hat da jetzt einen Headcoaching-Job ergattert. Ich glaube, das ist ein interessantes Signing. Ich glaube aber, dass man hauptsächlich gucken muss, was man eher an Geld an Conley und Chandler Parsons gegeben hat. Mike Conley, der 150 Millionen Dollar Mann. Das finde ich immer noch das ist das wahnsinnigste Signing überhaupt, dass Mike Conley viel Geld verdienen wird in der Offseason, weil er auch mit einer der einzigen Point Guards war, Free Agent Point Guards, die auf dem Markt waren, die auch einen besseren Namen hatten, das war klar, aber was, in 4 Jahren verdient er was pro Jahr? 36 Millionen oder so? Dazu der Monstervertrag von Marc Gasol und Chandler Parsons Knie, denen man auch so viel Geld in den Rachen gestopft hat. Also spätestens in 2 Jahren wird's in Memphis meiner Meinung nach ganz düster. Das muss aber nicht unbedingt dieses Jahr sein, weil nominell hat der Kader eigentlich Qualität und ich glaube, dass auch wenn der Coach ausgewechselt worden ist, sich jetzt nicht die komplette Identität des Teams verändern wird. Und Marc Gasol hat letzte Saison natürlich an allen Ecken und Enden gefehlt. Und wenn er wieder fit ist und wieder da ist, dann wird das alleine meiner Meinung nach für einen Sprung von ein paar Siegen mehr reichen als im letzten Jahr. Was ich interessant finde, das hängt auch nachher mit meiner Wette zusammen, dass man jetzt oft gehört hat, auch vom Coaching-Team, dass Zach Randolph wahrscheinlich von der Bank kommen wird. Dass halt überlegt wird, dieses Pairing Zach Randolph-Marc Gasol auseinanderzureißen sozusagen und Zach Randolph dann mit der zweiten Unit aufs Spielfeld zu schicken, weil man eben glaubt, dass er die Power Forwards und Center, die bei den anderen Teams so ab dem zweiten Viertel auf dem Parkett stehen, dass er die natürlich auseinandernehmen kann, fast schon nach Belieben. Da bin ich mal gespannt. Das heißt im Grunde, dass man vielleicht ein bisschen kleiner spielen wird. Das heißt, dass man ein bisschen schneller spielen möchte. Für mich ein Fragezeichen, ob das klappt, aber natürlich eine sehr interessante Überlegung. Macht Sinn. Man muss natürlich in Frage stellen. Es wurde ja letzte Saison schon viel geunkt. Ist das Grit and Grind tot? muss man das die Spielphilosophie anpassen? Kann man jetzt überhaupt noch so langsam und mit den langsamen, in Anführungsstrichen, Twin Towers spielen, die man da aufs Parkett gefeuert hat? Ich glaube, dass das eine richtige Überlegung ist und ich glaube, dass das auch Sinn macht, was so jetzt die Spielanlage von Sibo in dem Zeitpunkt seiner Karriere betrifft, dass man ihn durchaus gegen eine zweite Garde halt bringen kann, wo er dann im Post halt punktet. Es macht gerade Sinn mit dem Hinblick auf den Backcourt, den man hat. Hinter Mike Conley ist dann nämlich wirklich nur, ich möchte es nicht Aas nennen, aber im Prinzip nur Rookies oder eben Journeymen, die da in der Rotation sind. Insofern macht das schon sehr viel Sinn. Es gibt schon noch ein paar andere Fragezeichen halt. Ne? Wann wird Chandler Parsons fit? Vince Carter ist 83 Jahre alt. Tony Allen macht offensiv im Prinzip nichts anderes als rumhechten und versuchen, irgendwelche Cuts zu machen. Das ist schon wenig. Ja, also das Shooting ist nach wie vor ein Problem. Klar, Chandler Parsons, wenn er denn da ist, kann von außen treffen. Mike Conley hat's zumindest, was die freien Dreier angeht, auch einen recht sicheren Schuss. Tony Allen wirft mit allem um sich, aber nicht mit irgendwelchen zählbaren Ergebnissen von der Dreierlinie. Und da bin ich auch gespannt. Wir haben im letzten Jahr und auch schon im vorletzten Jahr bei den Golden State Warriors gesehen, wie sie, kannst du dich erinnern, in den Playoffs Andrew Bogut gegen Tony Allen dann haben verteidigen lassen, also quasi eine Position geopfert, weil sie wussten, dass er natürlich offensiv nichts aufs Parkett bringen kann. Mal gucken, ob das viele andere Teams, je nachdem wie viel Spielzeit er kriegt, dann auch machen werden. Aber die Frage ist ja, wenn Zach Randolph von der Bank kommt, wie sieht denn dann die Starting Five aus? Also gemessen daran, dass alle fit sind. Mike Conley, Tony Allen, Chandler Parsons und Marc Gasol, glaube ich, relativ safe, aber wird dann Tony Allen vielleicht auf die 3 rücken, Chandler Parsons auf eine kleine 4 und Jordan Adams oder Vince Carter in die erste 5 rutschen? Ich glaube, du kannst Jermichael Green spielen lassen. Ich weiß nicht, inwieweit viele von euch schon sich so ein bisschen sein Game angeschaut haben. Ich fand es ganz interessant zu sehen, letztes Jahr mit dem Ausfall von Marc Gasol, dass er dann eben mehr Spielzeit gesehen hat. Da gab es schon einige Double-Doubles auch von der Bank. Mhm. Ist ein Spieler mit viel Energie, der aber auch durchaus hier und da mal den Dreier abfeuern kann. Insofern bin ich ehrlich gesagt gespannt, ihm dann eine größere Rolle zu geben. Und du kannst auch tendenziell dann ein bisschen unkonventionell geben und Brandon Wright vielleicht hier und da nochmal reinbringen. Das ist aber eher so eine klassische Backup-Center-Position, weil du brauchst halt Shooting. Gerade wenn Tony Allen auf dem Platz steht, kannst du eigentlich, musst du 3 Spieler bringen, die gut werfen können, neben Marc Gasol und Tony Allen. Ja. Na, zumindest haben sie jetzt, bin gerade bei Reddit auf der Seite, die du mir geschickt hattest, wo alle Kaderveränderungen nochmal stehen. Immerhin haben sie jetzt was für ihr polizeiliches Führungszeugnis getan, also Chris Anderson, Matt Barnes, PJ Hairston und Lance Stevenson sind nicht mehr dabei. Insofern wird da jetzt eher vielleicht so eine halbwegs nette Truppe draus. Tony Allen natürlich immer noch an Bord und Sibo auch als Bully unterm Korb, aber das ist schon deutlich netter und angenehmer geworden als das, was da letztes Jahr nach der Verletzung von Marc Gasol durch diese ganzen kleinen Signings dann im Kader und in der Kabine stand. Ja, und man wird sich verjüngen halt auch. Ne? Ja. So, wie sieht's denn erstmal mit dem Spieler aus, den du besonders im Auge hast und dann auch mit deiner Wette für das Team? Also ich habe so ein Trio und ich habe das Max-Trio genannt. Gasol, Conley und Parsons. Sehr interessant, wie die Saisons sich entwickeln werden. Kann Marc Gasol nach der gefürchteten nach dem gefürchteten Fußbruch dieselbe Agilität haben, kann Mike Conley den Vertrag rechtfertigen. Ich denke, dass das eher eine Narrative ist, die in ein paar Jahren größer gefragt wird. Aber ich denke, dass man trotzdem gucken muss, okay, ist er wirklich der Führer, vielleicht der Franchise-Spieler des Teams? Hallo. Und wann kommt Parsons zurück? Der Führer. also das Trio sehe ich natürlich auch unter besonderem Augenmerk, aber für mich ist halt die Frage, wer kann sich denn wirklich noch verbessern? Bei Mike Conley, egal wie viel Geld er jetzt kassiert, weiß man, was man bekommt. Der wird nicht besser werden und der wird auch nicht schlechter werden in den nächsten 1-2 Jahren. Bei Marc Gasol genauso. Er war schon der beste Defensivcenter in der Liga. Er war schon All-Star, Starting All-Star. da geht's auch nicht mehr viel weiter nach oben. Also wer hat denn da tatsächlich noch Upside, wo man sagte, der könnte das Team jetzt auch nochmal auf ein neues Level heben? Und das wäre, wenn überhaupt, nur Chandler Parsons, meiner Meinung nach, der nochmal einen Sprung nach oben machen könnte, aber die Probleme, die es da gibt, gerade was die Verletzungen oder die seine Gesundheit angeht, haben wir gerade schon genannt. Deswegen wäre es bei mir bei Most Approved tatsächlich Chandler Parsons, weil ich von allen anderen schon weiß, was ich bekomme. Wir bräuchten so ein paar Drops. Ich habe mir überlegt, was jetzt passieren würde, wenn wir so einen Halleluja-Drop hätten. Und ich dann einfach Jamaica Green reinrufe und dann hört man so einen Sound, dieses Piepen, wenn leider im Krankenhaus irgendwie die Geräte ausgestellt werden. Die Flatline. Und dann hören wir auf mit dem Podcast, weil dann Jamaica Green so häufig genannt worden ist. Oh je, ja, das stimmt. Der hatte echt ein bisschen viel Airtime jetzt. Wette und Prediction. Wette. Die Grinders. Vier Spieler, die Grinders. Conley, Gasol, Sibo und Tony Allen verpassen insgesamt zusammen über 85 Spiele. Puh. Jeder Moment. Mindestens, was sind das? Jeder über 21 Spiele im Durchschnitt. Warte, ich gehe jetzt mal auf die Saison rechnen. Jeder 21. Ja, du kannst nicht auf die letzte Saison gehen, weil das die größte Seuchensaison war. Ever. Ja, aber es müsste tendenziell fast noch krasser kommen. Puh, das wäre aber schon herbe, oder? Also, ja, das nehme ich an. Okay, keinen Rückzug mehr machen. Ja, okay. Hast du auch das Alter der Männer gesehen? Tony Allen und Sibo sind jeweils 34, Marc Gasol kommt vom Fußbruch. Ja, 31. Aber ich dachte nur gerade, Sibo wird jetzt eine reduzierte Rolle haben und vielleicht dann ein paar Spiele mehr machen können, weißt du, wenn er jetzt nicht mehr so viele Minuten spielt. Und das wäre nämlich meine Wette an dich, also ich habe tatsächlich keine vorbereitet, aber Tony Allen, letzte Saison 25 Minuten gespielt, wird nicht mehr als fill the blank unter 20 wäre, glaube ich, zu hart. Das hast du dir so ausgedacht gerade. Ich denke mir die gerade immer noch aus. Nicht mehr als 21 Minuten. Okay, geh ich Jordan drüber. Jordan Farmer wird dann dementsprechend... Nennen wir drei Spieler, die diese Minuten sonst spielen sollten in dem dünnen Frontcourt. Jordan Farmer sag ich schon. Ja, Jordan Adams wird ein bisschen mehr spielen müssen. Und einer dieser Ass-Rookies. Gott sei Dank spielt Jamaica Green nicht. Ich musste ja irgendwas anbieten. Wen auch man nennt es. Na gut. Scheiße. Habe ich denn überhaupt noch ein Team? Sollen wir jetzt zu dem Team kommen, wo du meinst, dass da was gehen könnte dieses Jahr und ich sage, dass die absoluter Rotz sind? Yes, sir. Schön angeteasert. Semi-professionell. Die Houston Rockets, 41-41. Darf ich kurz eine Sache davor vorweg sagen, die auch absolut indisputabel ist? Mach doch. Ryan Anderson ist der schlechteste Verteidiger der gesamten Liga. Ist mir scheißegal. Es gibt keinen einzigen Basketballspieler, der schlechter verteidigt als Ryan Anderson. Das ist, dem kannst du theoretisch in beide Knöchel schießen und der würde nicht schlechter verteidigen. Du Assi. Ja, wenn der auch über den Platz krabbeln würde, würde der besser verteidigen. Ja, ist ja gut, dafür ist er ja auch nicht geholt worden. Der ganze Team von Houston kann nicht verteidigen. Ich sag das nur. Die Leute sagen immer so, wie viele Leute haben da A's und O's gemacht, ja? Als der hat wirklich einen schönen Fadeaway-Jumper hintereinander versenkt, dann Dreier in der Transition, ja? Hatte irgendwie schön ratzfatz direkt 20 Punkte auf dem Board im Preseason-Game. Und du konntest die Uhr nachstellen. Jedes Mal wurde er angegriffen in der Verteidigung von egal welcher Spieler das war, das könnte der letzte Rotz sein, der hat den Ball bekommen und der ist losgegangen und hat ihn angegriffen. Und dann gab es die gute Olay-Defense. Drei Gründe, warum Houston eine bessere Saison spielen wird, als du meinst, dass sie das tun werden. James Harden. A. James Harden unter Mike D'Antoni wird eine absolut, auch wenn er fett geworden ist und eine Kröte vor sich her trägt, eine überragende Saison spielen. Zweitens, Houston hat im letzten Jahr schon die meisten Turnover bei ihren Gegnern verursacht in der ganzen Liga. Das wird sich auch nicht ändern, da wenn überhaupt ein Team von Mike D'Antoni Defense spielt, sind sie bekannt dafür, dass sie viele Steals bei den Gegnern erhaschen, was mit Position Help Defense und so angeht, da wollen wir nicht drüber reden. Und das Zweite ist, ich glaube, dass sie, Moment mal, ist das schon meine Wette? Nee, aber trotzdem, dass sie Pace und Points mindestens unter den Top 3 Teams sind. Und jetzt erinnere dich, wir haben gerade gesagt, wenn man in wichtigen Kategorien, oder du hast es gerade gesagt, unter den Top 5 ist, dann gehört man eigentlich schon zum Contender-Kreis. Da die Defense der Rockets so scheiße ist, würde ich das nicht in den Mund nehmen wollen, aber Pace und Points per Game wird es nur die Golden State Warriors geben, die da besser sind als die Houston Rockets. Insofern, Prediction kommen wir später zu. Aber ich glaube, dass die in die Playoffs kommen werden, Phil, und damit besser dastehen werden als Dallas. Sind das schlechteste Team in der gesamten Division. Wie du übertreibst. Wie du übertreibst. Sie sind tied für das schlechteste Team. Ich habe kein gutes Gefühl, weil ich tatsächlich glaube, dass James Harden der Top 5 Spieler der Liga ist. Aber man, ey, ich meinst du ernsthaft, dass das Trio von Beverly, Ariza und Clint Capella, die sind die einzigen individuellen Menschen sind, die einzigen Menschen und Individuals sind in dem gesamten Kader, die auch annähernd irgendwelche Verteidigungen spielen können, dass das eine signifikante positive Wirkung hat? Weil ja, auch wenn sie offensiv, lass sie unter die Top 3 kommen, dann ja, sind sie trotzdem defensiv unter den schlechtesten ist mir scheißegal. 5 Teams. Ist mir scheißegal, wann hat mal ein Top 3 offensives Team nicht die Playoffs geschafft? Weiß ich jetzt nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das oft der Fall gewesen sein wird. Die Golden State Warriors unter Don Nelson. Dauernd, Donny Nelson. Top 3 Offensivteam der Liga? Nee. Sag ich dir. Ich guck's nach. Das schlechteste Team in der Division. Alter, ey. Ja, vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen. Aber ich sage, der Kader mich einfach nicht so sehr überzeugt. Ich glaube schon, dass Pickup von Nene zum Beispiel, was für 3 Millionen oder so, da frage ich mich immer, wieso dann nicht mehr Leute rangegangen sind. Ja, das haben wir. Das ist ja quasi für Lau, hatte da unterschrieben. Ist schon gut, aber wie wirklich bindest du Patrick Beverly ein, gerade wo du jetzt Eric Gordon unter Vertrag genommen hast, der glaube ich auch starten wird, das muss man sehen, ob er auf der 2 startet und Harden vielleicht sogar offiziell, also nominell als Point Guard dann dieses Jahr startet, kannst du Beverly genug spielen oder tradest du ihn vielleicht sogar oder hat er eine kleinere Rolle und du wartest bis zu den Playoffs, wo du ihn dann bringen kannst? Das ist für mich zum Beispiel eine Frage, die durchaus gefragt wird. Ja, also ich glaube, es wird viele Bankminuten für Patrick Beverly geben, weil ich denke, dass Harden tatsächlich ganz, ganz, ganz, ganz viel auf der 1 spielen wird und Patrick Beverly brauchst du als Lebensversicherung auf der Bank, weil nämlich der nominelle Shooting Guard Backup von James Harden, Eric Gordon, A, auch verletzungstechnisch nicht die einfachste Historie hat und B, als 3-and-D-Spieler ihm das D fehlt. Also im Grunde kann er nur werfen, auch dann offensiv, wenn überhaupt einsetzbar. Nochmal gerade zum Frontcourt. Natürlich hast du mit Recht über Ryan Anderson, oder hast du recht mit deiner Aussage, dass Ryan Anderson keine Defense spielen kann, aber ich finde das Signing von Nene auch in diesem Hinblick echt gut und was die Konditionen angeht, natürlich ein absolutes Schnäppchen, dass du im Zweifel, wenn du Ryan Anderson rausnimmst als Stretch 4, dass sie ihn geholt haben, Clint Capella und Nene in ein paar Minuten zusammenspielen lassen würdest, dann hättest du auf der 2 und auf der 3 und dann sogar mit Harden auf der 1 immer noch genug Optionen, um das Spiel breit zu machen, hättest aber trotzdem unterm Korb 2 Jungs, die wenigstens einigermaßen Defense spielen können. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Das wird eins der schlechtesten Teams, Phil, da sind wir uns einig, der Liga werden, was die Defense angeht, overall. Aber in der Offense werden die dem ein oder anderen Team völlig die Lampen ausschießen. Ja. Ich habe so eine böse Vorahnung, dass das eines dieser Fälle ist, wo du ein Team absolut nicht magst und ziemlich dagegen hatest und dann ein bisschen zu subjektiv wirst. Und ich glaube, dass es mit mir ein bisschen passiert, aber ich stehe jetzt dazu. Ich sag, ziemlicher Abfall. Ich weiß nicht, ob Mike D'Antoni nach wie vor ein erfolgreiches Team führen kann. Mal sehen, wie James Harden reagiert, wenn er vielleicht nicht Erfolg hat mit seinem Team. Das wird sich zeigen. Zu der Person James Harden. Wer ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber oder ein kleiner Exkurs, aber wer glaubst du denn wird überhaupt in der engeren Auswahl des MVPs am Ende der Saison sein? Ich glaube da, um das mal von mir vorwegzunehmen. Jermichael Green. Ja. ich glaube, dass Steph Curry und Kevin Durant, die normalerweise mit an 1 genannt werden würden, sich gegenseitig so ein bisschen die Punkte oder die Votes dafür wegnehmen werden, vielmehr. Ich glaube, dass James Harden und Russell Westbrook als Alleinunterhalter an ihren beiden Teams die beste Chance haben. Das kommt natürlich dann ein bisschen auf den Rekord an, also sie müssen beide mindestens die Playoffs schaffen. Und sonst natürlich wie immer LeBron, aber Anthony Davis ist nicht fit. Wie gesagt, sag schnell, Durant und Curry spielen jetzt in einem Team. DeMarcus Cousins kannst du kein MVP geben, auch wenn die Stats das vielleicht sagen würden. New York wird so schlecht, als dass Melo da mitreden könnte. Karl Anthony Towns ist noch zu jung. Ich glaube, Harden und Westbrook werden das Ding unter sich ausmachen. Ja, das könnte sogar sein. Weil dieses Jahr hast du halt, also in der Regel hast du ja den Top-MVP-Kandidaten dann eben aus einem der Top-2-Teams. Das wäre jetzt im Fall von OKC und den Houston Rockets dann bei keinem der Spieler der Fall, weil das beides Teams sein werden, die nicht unter den Top 3 ihrer Conference dann eben landen. Oder zumindest nicht unter den Top 2. Insofern wäre das, legt das schon nahe, wenn man jetzt nur statistisch nimmt. Ich glaube schon, dass man da sehen muss, wie gut die Warriors sein werden. Wenn das dann wieder Richtung 70 Siege kratzt, wird kein Weg dran vorbei führen, halt dann okay. Steph Curry oder Kevin Durant anzunehmen. Ich mache übrigens gerade aus meiner Ankündigung mache ich meine Wette. Ich hatte eigentlich erst eine andere Wette, aber ich nehme jetzt die Pace und Points per Game Houston Rockets an 2. Verglichen mit welcher Rang war es letztes Jahr? Ist das gerade notiert? Oder ja, sorry? Ja, Sekunde, hatte ich mir gerade notiert. Habe ich jetzt sofort. Pace war es letztes Jahr 7. Und Points per Game war es im letzten Jahr 4. Ja, jetzt müsstest du mir noch eine gute Argumentation geben, wer denn neben den Warriors da nicht, also sonst noch stehen könnte. Ich sehe jetzt kein Team, was auch offensiv so ein Feuerwerk abbrennt, ehrlich gesagt. Naja, bei der Pace gibt's vielleicht schon einige Teams, die sehr, sehr schnell spielen werden, was aber dann nicht unbedingt... Phoenix? Ja, Phoenix, oder wir hatten auch gesagt, dass wenn... Phoenix war Dritter, ich guck's gerade nach, sorry. Also Phoenix wäre da, was Pace betrifft, der größte Faktor. Ja, klar, mit ihrer 3-Mann-Point-Guard-Rotation, die sie jetzt auf einmal wieder haben. Ja, Points per Game, glaube ich halt, dass es außer den Golden State Warriors kein... Vielleicht geht Houston sogar auf 1, aber dass es kein Team geben wird, was da besser sein wird. Mache ich nicht. Ich verliere vielleicht schon ein Bier gegen dich. Meine Wette ist allerdings genau andersherum. Ich sag, schlechtestes Team, was Points per Game against betrifft. Also kriegen die meisten Punkte pro Nacht eingeschickt. Nö. Von allen 30 Teams. Das gehe ich mit. Da gibt's so viele Ass-Teams, die dann noch richtig schlechter, also so viele richtige Scheiß-Teams, die noch schlechter sein werden. Also was heißt viele, aber bestimmt 3 oder 4 in der ganzen Liga, die noch schlechter aufgestellt sind. Das gehe ich mit, die nehme ich an. Okay. Gib mir deine Prediction. 36. Boah, Phil. 36-46. Ich gebe zu, das ist ein bisschen niedrig. Boah. Meins ist 45. Oh. 9 Spiele mehr als du. Ich glaube aber auch, dass generell unsere Hörerschaft sich gerade fragt, was für Strohrum ich getrunken habe hier aus China. Naja, du hast sie immerhin schon live gesehen. Siehste, habe ich einigen Leuten dieses Jahr was voraus. Trotzdem hast du Unrecht. Okay. Ist so. Okay. Ich habe gar keinen Bock auf das Team. Muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, sorry, sonst bin ich immer so der versuche so ein bisschen analytisch zu sein. Ich rede nicht viel um den heißen Brei rum. Die Houston Rockets können mir nicht kommen dieses Jahr. Das ist ein scheiß Team. Gehen wir zu den New Orleans Pelicans. Tun wir das. Machen wir. Lass mich eben den Tab bei Basketball Reference 30 einmal umdrehen. Siege und genau. 52 Niederlagen. Ja. 52 Niederlagen für Anthony Davis muss auch scheiße sein als so vermeintlicher Top, was, 5, 8, 10 Spieler der Liga. Schön 52 Spiele im Jahr zu verlieren. Ja, aber fairerweise hat er natürlich auch nur 60 gemacht. Ne, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also im letzten Jahr. Und jetzt, was wir gerade gesagt haben, dass er wieder verletzt ist, kann man sich natürlich nie sicher sein, ob er in diesem Jahr vielleicht mal die 70 Spiele voll macht oder ob das wieder weniger Spiele werden. Aber sie hatten natürlich auch haben gerade noch einen ganz schönen Aderlass. Also du hast bereits Ryan Anderson angesprochen, gerade eben, oder auf ihm rumgehackt vielmehr, der jetzt nach Houston gewechselt ist. Dann hast du natürlich Jrue Holiday, der verständlicherweise sich erstmal eine Auszeit genommen hat, da seine Frau schwer krank ist. Eric Gordon ist ebenfalls nach Houston gewechselt, auf der 2 oder nominell auf der 2 im letzten Jahr. Das sind schon mal drei potenzielle Starter, die jetzt die New Orleans Pelicans nicht mehr im Team haben. Ja, ich finde es allerdings tendenziell nicht schlecht. Also es sind gemischte Gefühle. Du hast natürlich jetzt vermeintlich Seasoned Veterans irgendwie abgegeben. Da wusstest du, woran du warst. Du hast vor allem Scoring bekommen von Anderson und Gordon und weniger irgendwie irgendwas anderes. Und du hast jetzt das Geld und die Spielminuten dann eben umverteilt zu Spielern, die unproven sind. Solomon Hill, der jetzt in sein viertes Jahr geht, hat einen dicken Vertrag bekommen. Der Backup von Derrick Rose letztes Jahr hat ein dickes Geld bekommen. Was denn? Du meinst von Jose, Langston Galloway war letztes Jahr der Backup von Jose Calderon. Nein, ich meinte, muss gerade überlegen, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wer spielt denn da noch? Etwan Moore hat Derrick Rose als Point Guard, gebackupt. Und das ist natürlich jetzt eine Backward-Rotation, die sehr jung ist, sehr unproven, wo du sehr, sehr viel finanzielles Kapital reingesetzt hast. Ich glaube, da muss man dann zusehen, dass man da ja denen ein bisschen Zeit gibt, denen eine lange, lange Linie gibt, um ein bisschen zu wachsen. Wird wieder so ein Transition-Jahr. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht so schlecht sein wird wie letztes vergangenes Jahr. Ja, für mich ist Most to Prove allerdings kein Spieler, sondern Elvin Gentry. Der mit vielen Vorschusslorbeeren aus der Meisterschaftssaison, mein Gott, ich habe irgendwie Sprachprobleme heute, aus der Meisterschaftssaison der Golden State Warriors schon in der letzten Saison zu New Orleans gegangen ist und als defensives Ass bekannt war. Natürlich hat auch er oder sind seinem Gameplan diese Verletzungen nicht zuträglich gewesen, aber Elvin Gentry muss dann mit einem potenziellen Superstar Anthony Davis schon zeigen, meiner Meinung nach, dass das Coaching deutlich besser wird oder dass Coaching einen Unterschied machen kann, auch bei einem gebeutelten Kader. Und das konnte er letztes Jahr nicht mit den 30 Siegen, die da verbucht worden sind. Insofern ist er für mich in der Franchise der New Orleans Pelicans derjenige, der damit nicht an seinem Stuhl gerüttelt wird, der das meiste zu beweisen hat. Andere Frage noch an dich. Die Namen, die jetzt da geblieben sind, die Veterans, Tyreke Evans und Omer Asik, können wir denn von einem von den beiden erwarten, dass da noch eine Leistungssteigerin drin ist? Weil gerade auch Tyreke Evans verletzungsgebeutelt ohne Ende in den letzten Jahren gewesen ist und gefühlt nie so richtig ein fittes Jahr mal vorweisen konnte. Also Omer Asik hat Hände, die sind irgendwie flüssiger als frisch abgeschöpfter Lehm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie rudimentär dieser Basketballspieler ist. Der hat halt echt Schwierigkeiten, irgendwie eine Kartoffel in den Kochtopf zu legen, sage ich dir. Was der veranstaltet hat bei diesem Preseason-Spiel hier in Shanghai, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist hoch und runter gelaufen. Ich meine, die Verteidigung, ne, muss man in allen Ehren halten. Aber offensiv kannst du den wirklich zu nichts gebrauchen. Und der andere Spieler, den du genannt hast, Tyreke Evans, wenn ich da vielleicht gerade mal den Injury Report von Basketball Reference vorlesen darf. Tyreke Evans is recovering from multiple right knee surgeries and a blood clot in his calf. He is targeting a return towards the middle of December. Wenn das schon jetzt steht, he is targeting a return Towards Middle of December heißt das, der ist frühestens Ende Januar am Start, um sich dann einen Monat später wieder irgendwie einen Meniskus zu reißen. Gut, also die vorläufige Starting Five sieht dann so aus. Langston Galloway, Etuan Moore, Solomon Hill, Anthony Davis in Klammern Fragezeichen oder Terrence Jones und Omer Asik. Das wird die Starting Five dann der ersten drei Wochen der Regular Season zumindest sein. Puh. Ja, also ich muss mal sehen, ob tatsächlich dann Etuan Moore oder Langston Galloway auf die zwei kommen folgen darf. Ich glaube, dass das spätestens nach 40 Spielen Buddy Hield sein wird. Der hat schon ein bisschen gezeigt, dass er ein ganz gutes Offensivarsenal hat. Off the Dribble ist ein sicherer Schütze. Ich glaube, das ist eine Rolle, die er definitiv mit Anthony Davis dann erfüllen muss, gerade wenn jetzt Davis häufiger mal auf der Center-Position spielt. Über eine Person, über die wir noch gar nicht geredet haben, ich glaube, das wäre auch noch durchaus eine Option, ist eben Terrence Jones auf der 4 zu bringen und Davis auf der 5. Sicherlich finanziell so der Stil der Offseason oder einer der Stils für ein Jahr 1 Million nur unter Vertrag genommen. Ihn wollte irgendwie niemand haben, auch mit einer nebulösen Krankheitssituation zusammenhängt, aber generell sehe ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da mehr. Ich sehe da Möglichkeiten nach oben. Man hat häufig so Teams, wo man größere Namen hat, aber limitiertes Wachstum. Und ich glaube, dass dieses Team durchaus zeigen kann, dass es besser ist als auf dem Papier. Terrence Jones, gute Überleitung ist meine Wette an dich. Letztes Jahr 8,7 Punkte und 4,2 Rebounds. Ich hoffe auf ein gutes Jahr von Terrence Jones, um auch mal den Pelicans irgendwie was Positives nachzusagen, beziehungsweise was Positives mit auf den Weg zu geben, so kurz vor der Saison. Ich sage Terrence Jones mindestens 11-6. Gib mir jetzt noch eine Anzahl an Spielen, bitte. 60. Okay. Das heißt, er spielt immerhin in der Rotation. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Terrence Jones spielt 30 Spiele und average 11. Mindestens 60 Spiele. Ich glaube, dass er der erste Frontcourt-Backup wird von Anthony Davis und Omer Asik, der dann von der Bank kommt. Und 11-6 wäre zumindest so, auch was seine Verletzungshistorie angeht, bei den Houston Rockets bislang, echt nochmal ein Sprung nach oben. Und dadurch auch gleichzeitig in der nächsten Free Agency wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto. Ja, dann nehme ich das an, schreib die 60 nochmal daneben, weil ich weiß nicht genau, ob er das erreichen wird. Okay. Deine Wette? Ist ein bisschen anders. Ich sag, kann ich, bevor ich die Wette präsentiere, deine Prediction hören? Nö. Ja, weil das wäre dann ein bisschen doch, witziger. Doch, kannst du, 33. Ah, okay, ich dachte, es läge höher. Dann nenne ich meine auch schon, bei mir liegen sie bei 36 und 46 und damit tied mit Houston. Ergo eben auch mein Satz, dass Houston ein schlechtes Team wird. Ich sage, die Pelicans haben weniger Siege als Donald Trump Percentage Points. Geil! Okay. Um es jetzt mal umzuformulieren, damit es wahr wird, muss Donald Trump über 36% der Stimmen bekommen. Was kein Mensch auf dieser Welt hofft. Aber ich nehme die Wette auf jeden Fall an, weil ich möchte, dass wir da nochmal drüber sprechen. Die Wette finde ich überragend geil. Insofern, wenn wir dann am Ende der Saison zur Auswertung kommen, möchte ich genau das über diese Wette nochmal sprechen, nehme ich auf jeden Fall an. Okay. Geil. Schön, dann sind wir durch mit der Division, oder? Ja. Yep. Alles abgefrühstückt. Southwest. So richtig ja, also uneinig. Kann man ja sagen, dass wir bei Houston und bei Dallas ganz nah beieinander liegen. Also zusammengefasst bei San Antonio sind wir uns einig, das wird vielleicht ein bisschen schlechter, aber das gehört immer noch in die Champions League. Memphis solide. Darf ich New kurz Orleans, was sagen? Scheiße. Houston. Ich schreibe normalerweise völlig, ja immer. Sorry. Ja, sag. Ich schreibe normalerweise immer neben die Wette dann angenommen, wenn du sie angenommen hast. Natürlich habe ich jetzt neben die Wette von Donald Trump nicht angenommen, sondern angewonnen geschrieben. Ey, bitte nicht, Phil. Jinx jetzt das Wahlergebnis der USA nicht. Na gut. Ja, also so richtig uneinig waren wir uns wirklich nur bei Dallas, wo ich sage, sie schaffen die Playoffs knapp nicht und du sagst, sie schaffen die Playoffs, und bei Houston, wo du sagst, Tanking-Modus, absoluter Rotz, Katastrophe, ich hasse die Wichser, und ich sag, das wird ein Playoff-Team. Ja, ja, so ist das. Ich bin gespannt. Zu sehen. Sehr schön, dann vielleicht mal als Sneak Peek werden wir jetzt für diese Folge Schluss machen, aber es wird nicht lange dauern, bis die nächste Folge rauskommt, denn die werden wir jetzt gleich direkt im Anschluss aufnehmen. Haha. So, damit muss nicht wieder 2 Wochen gewartet werden. Also sage ich nicht bis nächste Woche, sondern bis gleich mit der Pacific Division. From Downtown. Jamaica Green.